Leitbilder, die befähigen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass unter vier Voraussetzungen so gut wie immer befähigende gemeinsame Leitbilder produziert werden. Erstens, wenn es genug Leute gibt, die zweitens ausreichend informiert sind und drittens frei und synergetisch miteinander interagieren, und zwar viertens in einer Umgebung, in der viel Vertrauen herrscht. Die meisten Leitbilder, die unter diesen Bedingungen geschrieben werden, enthalten sogar die gleichen fundamentalen Ideen und Werte. Die Worte können sich unterscheiden, doch fast alle diese Leitbilder befassen sich mit den vier Dimensionen und Bedürfnissen des Lebens: den physischen, mentalen, emotionalen und spirituellen. Die Stärke der herausragenden Servicekultur der Ritz-Carlton-Kette liegt in deren grundlegendem Menschenbild, dem Bild der Mitarbeiter von sich selbst und von ihren Kunden. We are ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen. Das Herz von Horst Schulzes Führung bildet seine Auffassung von der Würde der ganzen Person und ihrem Bedürfnis nach einem Sinn. Denken Sie noch einmal daran, dass nur Menschen, denen es ermöglicht wird, die Bedürfnisse und Motivationen aller vier Dimensionen ihrer Natur zu erfüllen und zu erschließen, ihre innere Stimme finden und aus eigenem Antrieb ihre höchsten Beiträge beisteuern werden. Das Bedürfnis und die Motivation für den Körper ist das Überleben, wirtschaftliches Gedeihen. Für den Verstand Wachstum und Entwicklung. Für das Herz Liebe und Beziehungen. Und für den Geist Sinn, Integrität und Beitrag. Auch Organisationen haben diese vier Bedürfnisse. Erstens Überleben, finanzielle Gesundheit, Körper. Zweitens Wachstum und Entwicklung, ökonomisches Wachstum, Kundenwachstum, Innovation durch neue Produkte und Dienstleistungen, zunehmende fachliche und betriebliche Kompetenz, Verstand. Drittens Beziehungen, große Synergie, starke externe Netzwerke und Partnerschaften, Teamarbeit, Vertrauen, Fürsorge, Wertschätzung der Unterschiede, Herz. Viertens Sinn, Integrität und Beitrag. Allen Interessengruppen, den Kunden, Zulieferern, Mitarbeitern und ihren Familien, den Gemeinden, der Gesellschaft, dienen und sie weiterbringen. In der Welt etwas bewirken. Geist. Der Schlüssel zur Freisetzung der Kräfte der Mitarbeiter ist das, was ich Erstellen einer Kommission nenne. Die Klärung des Leitbilds, der Vision und der Werte der Organisation auf eine Weise, die dazu führt, dass die vier Bedürfnisse des Individuums sich mit den vier Bedürfnissen der Organisation überschneiden. Die Jobs aller Personen in der Organisation sollten explizit die vier Bedürfnisse des Betreffenden und der Organisation erfüllen. Ein implizites, universelles Leitbild könnte etwa so aussehen: das wirtschaftliche Wohlergehen und die Lebensqualität aller Interessengruppen verbessern. Die Leitbilder Ihrer Organisation, Ihrer Abteilung, Ihres Teams und Ihrer Familie verkörpern dann nicht nur den Geist des universellen Leitbilds, sondern geben auch wieder, wie Sie es auf einzigartige Weise verwirklichen. Durch Ihre einzigartige Gabe oder Fähigkeit, Ihren Platz im Leben, Ihre innere Stimme.